So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Team Polgef heute am 11.07.2017. Wir sind heute wieder in kleiner Runde, vermute ich mal, weil die letzten Züge der Unterschriftensammlung laufen. Und ich habe schon gleich als erstes eine Wortmeldung von Masch. Erzähl. Ja, hallo zusammen, hallo liebe Astrid. Ich würde bitten wollen, dass ihr mich vorzieht, weil ich noch zu einer Infoveranstaltung gehen möchte, bei der auch ganz viele UUs hoffentlich gesammelt werden. Die beginnt auch um 20 Uhr. Ich habe mich für leicht verspätet angekündigt. Okay, dann fang einfach an und alles andere machen wir dann hinterher. Erzähl. Okay, es ist auch ganz kurz, weil ich tatsächlich ausschließlich über UUs berichten möchte. Berichten in der Form, als dass ich euch auf die Links, die ich im Pad gepostet habe, verweise. Es sieht so aus, als dass wir die Landesliste schaffen werden. Juhu! Bei den Direktkandidaten sieht es leider Gottes nicht ganz so gut aus. Da müssen wir mal schauen. Wir haben 40 Direktkandidaten aufgestellt. Ob wir da einen nennenswerten Anteil von auch wirklich durchkriegen, warten wir mal ab. Da würde ich dann nächsten Dienstag zu berichten, dann wissen wir es genau. Ich bin aber nicht so guter Dinge. Ich denke, die Zahl wird unter 50% bleiben, leider Gottes. Aber Liste ist durch. Fertig. Hurra! Entschuldigung, Liste sieht aus, als dass sie durch sein wird am Montag. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Habt ihr denn Fragen an den Masch? Ja, eine, wenn ich kurz da. Natürlich. Danke. Masch, falls das doch eng wird, melde dich bitte in Baden-Württemberg. Ja, tue ich gerne. Das würde sich dann aber auf den Samstag, Sonntag applizieren müssen. Zwangsläufig, da die meisten bei uns berufstätig sind. Ja. Gut, dann werde ich nochmal mit der WAKO am Freitag sprechen, weil die tagesgenaue Stände nennen kann und mich dann ganz schnell melden, falls die Not besteht. Danke fürs Angebot. Sehr gerne. Okay, weitere Fragen an Masch? Dann kannst du jetzt loshuschen, Manfred. Danke und euch viel Erfolg. Ich hätte gerne heute mit euch über G20 gesprochen. Ich glaube, das wird heute thematisiert. Aber ich bin dann jetzt weg und bediene hoffentlich ganz viele Interessierte. Ciao. Viel Erfolg. Danke. Jo, tschö. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem üblichen Rhythmus an. Ich habe als allererstes Organisatorisches. Da habe ich jetzt nichts. Hat jemand von euch was? Okay. Damit wären wir bei den laufenden Projekten Themenwochen. Gibt's da was? Das hört sich auch nicht so an. Bundestagswahlkampf steht nichts drin. Enavigo ist auch noch unterwegs beim Unterschriftensammeln. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da im Moment nicht viel Neues gibt. Und dann sind wir auch schon beim Piratenradio, da steht sehr wohl was drin. Bastian, erzähl doch mal. Herr Krone. Naja, ich muss bei dieser komplizierten Technik ja erstmal hüpfen. Ja, erstmal schönen Abend. Ja, dir auch. So, jetzt muss ich auch noch scrollen. Alles gut. Wenn man so gut vorbereitet ist wie ein Friseur, ist das wunderbar. Ja, Piratenradio ist ja schon eine ganze Weile auf dem Sender. Letztendlich haben wir 330 Live-Sendungen mal schon gemacht seit Januar. Anfragen immer bitte gerne an uns. Wir machen da gerne Vorlagen. Ihr könnt das nutzen für eure auch Wahlkämpfe oder auch nur für eure AG-Sitzung oder was wir auch haben, spannende Diskussionen. Morgen ist wieder eine solche über internationale Inklusion ab 19.30 Uhr. Wir nutzen den Streaming-Server der AG Technik Brandenburg. Wer den auch nutzen möchte für seine Zwecke, kann da bitte gerne nachfragen. Und wir können den Stream natürlich auf YouTube auch weiterleiten, aber da gibt's ja die üblichen Risiken. YouTube schaltet ja gerne mal was ab, wenn die falsche Musik läuft oder zu viel Haut zu sehen ist. Jo, und dann suchen wir natürlich noch Mitarbeiter für Interaktions- und Technik. Und Voraussetzung ist dafür, dass man Spaß an Audio und Video hat. Wer halt Fragen hat, sollte die bitte stellen. Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Hat jemand Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, Bastian. Und frage mal, ob junge Piraten anwesend sind. Das hört sich jetzt nicht ganz so an. So, dann sind wir beim Bund. Da ist der Alex noch nicht da. Und Christos war jetzt in Griechenland. Und hat dann auch noch was vor, das suche ich dann nochmal raus. Wir stellen die Polgefs Bund jetzt mal gerade zurück und machen einfach mal mit Baden-Württemberg weiter. Da haben wir Olli ja schon gehört. Das ist jetzt dein Mikrofon. Dankeschön. Wir haben unsere Unterschriften beim Landeswahlleiter eingereicht, 2000+. Wir haben noch ein bisschen Reserve, bestätigte in der LGS und sind sehr, sehr glücklich darüber. Dann hatten wir am 6.7. BGE-Veranstaltung mit Sebolino, die war sehr erfolgreich. Wir hatten ca. 60 Besucher und das hat großen Spaß gemacht. Letztes Wochenende hatten wir zwei Leute in Rheinland-Pfalz, die gesammelt haben wie die Doofen. Ich weiß es nicht, 300 und irgendwas UUs haben die gemacht. Und in Darmstadt haben wir auch nochmal 226 zu zweit gesammelt. Nächstes Wochenende, ich habe es vorhin zu Masch ja schon erwähnt, bei Bedarf, wenn es gar nicht anders geht, NRW. Ansonsten haben wir Termine, 29. 30.07. ist CSD in Stuttgart und am 12.08. haben wir immer noch eine Veranstaltung in Stuttgart zum Thema, was darf die Polizei, mit zwei juristischen Piraten. Danke. Tja, bitteschön. Habt ihr Fragen an den Oliver? Auch das hört sich nicht so an. Ja, bei uns in Bayern ist einfach Unterstützerunterschriften sammeln jetzt dran. Und sortieren und in die Gegend schicken. Wir sind auf der Zielgeraden, also wir dürften es demnächst zumindest für die Liste haben. Wie es bei den Kandidaten genau aussieht, weiß ich jetzt auswendig nicht. Und ansonsten ist bei uns im Moment nicht sehr viel. Hat jemand Fragen an mich? Das hört sich nicht so an. Dann machen wir mit Berlin weiter. Der Franz Josef kann heute nicht. Er schrieb ins Pad, UUs können sie noch schaffen in Berlin, Endspurt vor allem am Wochenende, mit Motzstraßenfest. Wer kommen kann, möge eine Mail oder einen Tweet an FJ schicken. Und Unterkunft und Reisekosten werden übernommen. Dazu gibt's jetzt keine Fragen, weil ich sie auch nicht beantworten kann. Damit wären wir in Brandenburg. Ist der Stefan denn da? Ja, ich bin da. Kann man mich hören? Aber ja, erzähl. Gut, also bei uns sind jetzt zwei Direktkandidaten durch, kann man sagen. Bei dreien sieht's auch relativ gut aus. Die könnten das noch schaffen. Ansonsten ist bei uns jetzt momentan noch Thema, wie viel Geld bekommen denn eigentlich diese Direktkandidaten für den Wahlkampf? Weil wir ja keine Landesliste haben, wird ja wahrscheinlich das Geld dann auch weg sein. Wahlkampferstattung für einen Direktkandidaten gibt es erst ab 10%, glaube ich, die er kriegen muss im Wahlkreis. Von daher wird das noch Thema sein bei uns am Montag bei der TF-Wahlkampf. Und ja, ich hatte ein interessantes Erlebnis heute bei der Bestätigung von den Unterschriften im Amt, dass die einfach mal die Listen eingescannt haben. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Vielleicht weiß ja da jemand anders mehr, aber wir prüfen das nochmal. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Brandenburg? Ja, könnt ihr mich hören? Moin. Aber ich bin heute wirklich Annette, genau. Die wurden dann eingescannt und auf dem PC gespeichert, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau so, die hat die sich entgegengenommen. Also die hat dann ihren Stempel drauf gedrückt, dann hat sie auf den Scanner gelegt, eingescannt und dann hat sie mir gegeben. Ich fand das ja ein bisschen merkwürdig, ne? Allerdings. Weil wir erzählen immer, das wird nur abgestempelt und kommt dann in die versiegelte Tüte für den Landeswahlleiter und wird nur durchgezählt. Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Aber ich habe auch schon gerüchteweise von anderen gehört, dass sich da Ämter das aufschreiben, wer wen unterstützt tatsächlich. Ja, geht mal gar nicht. Ja, also wir haben hier in Niedersachsen auch so verschiedene Fälle, wo ich dann mittlerweile von gehört habe. Und nachdem alles durch ist, wird das auch nochmal etwas sein, womit sich die Landeswahlleitung beschäftigen darf. Denn, naja, wir sammeln ja weiter. Ja. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, beobachten wir das und erzählen dann jeweils, wenn wir Neuigkeiten dazu haben. Darf ich einer Verschwörungstheorie vorbeugen? Aber ja. Die Ämter müssen das notieren. Wie sie es machen, darüber können wir gar nicht streiten. Sie sind verpflichtet aufzunehmen, wer für eine Partei eine Unterstützerunterschrift abgegeben hat. Man darf nämlich nur für eine Partei die abgeben. Und wie sollen die das anders überprüfen? Das ist nämlich eine Ordnungswidrigkeit. Deswegen muss es irgendwo rein. Normalerweise ist der Vorgang in den Meldeämtern so oder in den Wahlämtern, dass die das direkt in den Computer eingeben, dann machen sie so einen Haken oder schreiben die Parteikürzel dahinter oder sowas. Wenn die das jetzt einscannen, kann es durchaus so ein Ersatz sein, da muss aber das nachher gelöscht werden. Danke. Meines Wissens ist die Speicherung, für welche Partei eine Person unterschreibt, nicht statthaft, sonst wäre die Regelung nur eine Partei ja hinfällig. Doch, das ist statthaft. Guck, informier dich bitte. Und ich habe auch schon Bedenken gehabt, aber das ist genau der Punkt. Okay, danke. Gut, gibt's weitere Fragen in Richtung Brandenburg? Also ich würde auf jeden Fall den Landeswahlleiter benachrichtigen in Brandenburg. Dann, wir haben uns erkundigt, es ist nicht statthaft, dass unterschrieben wird, für welche Partei die Person unterschrieben hat. Bastian hat recht, da wird im Computer normal ein Haken dran gemacht und bei der nächsten Kontrolle sagt, wenn jetzt einer öfter für mehrere Parteien abstimmt, sieht er, da ist schon ein Haken dran und damit ist die nächste Unterschrift ungültig. Ich würde das auf jeden Fall melden und würde dann auch ganz klar verlangen, dass diese Formulare vernichtet wird und dass ihr euch das auch mitteilen lasst. Das machen wir. Okay, herzlichen Dank. Gut, Bremen, da ist der Alex noch nicht da. Hamburg wird wahrscheinlich momentan auch was anderes zu tun haben. Ist jemand aus Hessen da? Das hört sich auch nicht so an. Gut, MacPom habe ich heute, beziehungsweise wir im Team Polgef was reingekriegt, denn MacPom veranstaltet ein Piratencamp. Es ist nur so, dass bisher noch zu wenige Anmeldungen da sind. Von daher könnte es ins Wasser fallen. Das wäre ziemlich schade. Fällt zeitlich dann in die Zeit, in der wir mit dem Unterschriftensammeln durch sind. Ich habe den Link in Zeile 116 ins Pad gepastet. Guckt euch mal an, wer findet, dass das eine gute Idee wäre, da hinzufahren. Der möge sich anmelden. Gut, damit wären wir schon bei Niedersachsen. Da wird noch heftig geschrieben. Thomas, ich unterbreche dich ungern, tu's aber trotzdem. Erzähl. Ja, ich bin auch schon fertig. Also ich habe mal ein bisschen bei dir Hauptmord kopiert, die ersten anderthalb Zeilen. Und kann nur noch hinzufügen, dass wir, wenn wir tatsächlich alles das bekommen, was theoretisch irgendwie angekündigt ist und noch so ein bisschen aus den Ungeschickten in den Gemeinden, dann sollten wir die 2000 so gerade eben schaffen. Ja, sechs Kandidaten sind ebenfalls gemäß gesammelter Unterschriften durch. Ein weiterer steht kurz davor. Die letzten fünf werden wir da auch noch hinkriegen. Also fünf Unterschriften, die da noch fehlen. Und ja, ansonsten geht es dann danach nahtlos weiter. Denn wir haben ja im Winter 18, sprich am 14. Januar, unsere Landtagswahl und da sammeln wir dann sozusagen durchgängig weiter. Und wer auch mitsammeln möchte, und bei sich noch Festivitäten hat, naja, der kann ja ein paar Formulare Niedersachsen auslegen, kleine Schildchen drauf, Niedersachsen. Und wenn dann zufälligerweise ein Niedersachsen an den Stand kommt, dann darf der auch gerne in anderen Bundesländern für uns zur Landtagswahl unterschreiben. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thomas? Das hört sich nicht so an. Nordrhein-Westfalen hatten wir schon. Dann wären wir bei Rheinland-Pfalz. Und wenn du dann noch was zum Bundestagswahlkampf zu sagen hast, Jürgen, dann erzähl das doch auch gleich nochmal mit. Ja, so, ein kleiner Moment. Wie gesagt, ich war bis eben noch weg, Unterschriften sammeln und so, funktioniert jetzt? Ja, fabelhaft. Gut, man sollte den Stecker reinstecken. Ja, zum Bundestagswahlkampf ist natürlich auch ziemlich viel den UU, der UU-Priorität geschuldet, dass noch ein paar Sachen ausstehen. Wir sind aber trotzdem dran an den Motiven für die Plakate. Die sollten eigentlich diese Woche noch soweit sein, dass sie druckfertig sind. Das Gleiche gilt für den Wahlkampfflyer. Ich darf nicht mehr Themenflyer sagen, weil das wird ein Wahlkampfflyer. Und wir hoffen, dass auch der diese Woche soweit ist. Das Gleiche gilt eigentlich schon seit Längerem für die Kandidatenplakate, die dann ins Web to Print eingepflegt werden sollen. Ja, es hapert eigentlich immer an einigen Engstellen, die wir gerade probieren zu beseitigen, was aber aufgrund der knappen Ressourcen, also auch der Humanressourcen, ich weiß, dass man das Wort nicht sagen soll, aber es ist leider wirklich mittlerweile so, dass wir da nicht großartig weiterkommen. Und wir kämpfen eigentlich immer um jeden Strich, den wir weiterkommen. Wird bestimmt nach den UUs etwas besser, weil man dann auch die Prioritäten anders setzen kann. Gut, für Rheinland-Pfalz sind wir auf der Zielgeraden. Da sage ich nochmal ein riesiges Danke an Bavü, die also mit zwei Personen an einem Wochenende wirklich ja, super gesammelt haben und durch dieses Supersammeln halt auch andere Leute mitgezogen haben. Das war eigentlich auch das Wichtige daran, so dass da wie ein kleiner Wettbewerb entstand und da wirklich an einem Wochenende Mengen Unterschriften zusammengekommen sind. Das heißt aber nicht, dass Rheinland-Pfalz durch ist. Wir brauchen noch jede Menge, weil wir heute gemerkt haben, von diesen Unterschriften, die wir am Wochenende gesammelt haben, ist das erste Mal bei uns doch eine größere Menge ungültig. Und wir müssen da also jetzt wirklich noch abwarten. Es fehlen uns immer noch 300 Stück, die beglaubigt sein müssen, etwas über 300. Wir schicken laufend weg und fahren auf die Ämter, aber gleichzeitig muss eben auch noch gesammelt werden. Das gilt auch noch für jeden einzelnen Piraten in Rheinland-Pfalz. Ja, dann haben wir noch den CSD in Mainz, direkt jetzt wieder vor der Nase am 22.07. Da werden die Piraten mit einem Stand vertreten sein und vielleicht erholen wir uns auf dem CSD so ein bisschen vom Unterschriften sammeln. Wir werden gucken. Okay, vielen Dank. Ich habe dann eine Frage an dich wegen der Plakatmotive und der Flyer. Wenn das dann fertig ist, werden dann die Druckvorlagen den Landesverbänden auch zur Verfügung gestellt oder kann man es tatsächlich dann nur exklusiv im P-Shop bestellen? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich sage das jetzt offen, da sich auch letzten Mittwoch ganz offen in der Sitzung gesagt hat, die Wahlkampforga wird sich dafür einsetzen, dass diese Plakate und die ganzen Motive offen sind. Da danke ich auch Brandenburg, die mir da Platz zur Verfügung gestellt haben, wo die alle hin sollen. Sollte nicht ein Bufo-Beschluss oder ein Bufo ja, ich kann schon fast nennen, Befehl an uns kommen, dass wir das nicht machen, werden wir es machen. Aber ich muss auch darauf hinweisen, wir sind vom Bufo nur als Orga eingesetzt. Ja, erstmal danke dafür. Dann eine kurze argumentative Unterstützung. Die Landesverbände haben das finanziert, wenn sich da der Bundesvorstand entscheidungshoheitstechnisch über die Landesverbände hinwegsetzt, ist das eventuell nicht besonders gut. Ich kann auf jeden Fall auch darauf hinweisen, dass auch im Bayerischen Landesvorstand die Ansage des Bundesvorsitzenden diesbezüglich von neulich nicht besonders gut angekommen ist. Hat ansonsten noch jemand Fragen? Nein, nur ein Hinweis aus Niedersachsen. Wir hatten ja einen Beschluss gefasst, dass wir uns an der bundesweiten Wahlkampfkostenfinanzierung unter gewissen Voraussetzungen mit 10.000 Euro beteiligen. Diese Voraussetzungen sehen wir nicht als gegeben an. Wir werden das Geld hier unter unseren Direktkandidaten und den wahlkämpfenden Verbänden aufteilen. Denn diese 10.000 waren ohnehin das Einzige, was wir an Geld zur Verfügung hatten für den Bundestagswahlkampf. Okay, vielen Dank für diese Information, Thomas. Es wäre schön, wenn man das ganz kurz schriftlich mitteilen würde. Das fände ich fair. Gut erledigt. Danke. Okay, sag mal, Thomas, auf welcher Straßenkreuzung sitzt du eigentlich? Hier ist bestes Wetter. Und damit ist das Fenster auf. Und das ist eine Hauptverkehrsstraße. Muss man vorbeikommen. Alles klar. Okay. So, dann frage ich jetzt mal Saarland und Sachsen ab. Ist jemand da? Tun Dinge. Damit wären wir bei Schleswig-Holstein und bei Volker. Volker, wenn... Ja, hallo, sorry. Okay. Muss mir um. Genau. Ja, wir sammeln hier relativ fleißig und sortieren auch ganz wild und wollen das alles jetzt schnell rausschicken zum Bestätigen. Ja, also es ist ein bisschen kritisch, aber wir versuchen das irgendwie noch zu schaffen, diese Landesliste vollzukriegen. Wir haben jetzt auch Unterstützung heute gekriegt von dem Michael Berndt, der ist heute angekommen und wir versuchen alles und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es irgendwie noch jemanden geben würde, der uns helfen könnte hier in Schleswig-Holstein. Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich habe Sachsen-Anhalt ausgelassen. Ingolf, mach doch einfach. Ich dachte, du hast mich aus taktischen Gründen vergessen. Das wäre auch gut gewesen, weil steht ja alles da. Also die letzte Vorstandssitzung, ich hatte es schon angedeutet, ist wegen Nichtbeschlussfähigkeit ausgefallen. Die nächste findet möglicherweise am Donnerstag statt. Das Problem ist, dass die Luise gerade irgendwie auf Abwägen ist. Also auch im Piraten-Modus, aber sie halt nicht da ist und die anderen beiden da so ein bisschen durch Unzuverlässigkeit glänzen. Aber wir werden nicht umhinkommen, entweder per Beschluss oder noch ohne Beschluss, dann dem Landeswahlleiter hier kundzutun, dass wir das nicht hinkriegen werden. Ja, es ist, ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, völlig aussichtslos. Ja, das ist Stand der Dinge. Ansonsten, damit ich auch mal was Positives sagen kann, hat aber jetzt nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun. Bundespresse läuft im Moment ganz gut. Haben wir auch unsere Themen und sind an den Themen auch so dran, dass man merkt, dass ich jetzt hier doch ein paar Leute gefunden habe, die zusammenarbeiten können, auch zusammenarbeiten wollen. Aber das ist jetzt mein Eindruck. Aber wie gesagt, das ist nichts mit Sachsen-Anhalt. Ja, leider. Ja, da kommen auch wieder bessere Zeiten. Habt ihr Fragen an Ingolf? Ja, nicht Fragen an Ingolf, sondern einen Hinweis an Volker. Also wenn man sich mal so jetzt den Kalender anguckt, dann sieht man, dass diese Woche nicht mehr allzu viele Tage hat und was man heute rausschickt oder rausgeschickt hat, ist bestenfalls morgen dann in irgendeiner zentralen Poststelle. Dauert manchmal noch einen Tag, bis es tatsächlich beim Bearbeiter liegt. Der nimmt sich dann vielleicht sogar gleich die Zeit und füllt das aus, überprüft das und schickt es zurück. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Leute direkt zu den Ämtern zu schicken, und das gilt auch für alle anderen, nutzt diese Möglichkeit, verlasst euch erstens nicht auf die Post, das dauert auch schon mal 2 Tage, Und zum Zweiten, was man dann gleich wieder mit nach Hause nehmen kann, das hat man sicher. Denn ich werde jetzt nichts mehr rausschicken, das hat sowieso keine Chance mehr, irgendwo in Niedersachsen noch pünktlich dann bis Montag zurückzukommen. Okay, vielen Dank für den Hinweis, Thomas. Ansonsten noch Fragen an Ingolf und Volker? Dann bedanke ich mich bei euch beiden recht herzlich. Thüringen, ist der Jan da? Dann springen wir jetzt noch mal einmal kurz nach oben zu Alex, der gerade eben eingetrudelt ist, mit den Berichten für Bund und Bremen. Guten Abend, hört man mich? Aber ja. Man hörte dich. Gut, Sekunde. Ja, Bund. Wir hatten am Montag unsere Arbeitssitzung. Ich habe auch Aufträge mitbekommen. Hast du da eine Push-to-Talk-Taste, die du nicht durchgehend festhältst? Ja, nochmal. Also wir hatten am Montag Arbeitssitzung vom BUFO. Von der Klausur habe ich ja letzten Dienstag schon berichtet. Ich habe auch einige Arbeitsaufträge mitbekommen. Und zwar gibt es einmal ein... Sekunde, muss man eben sortieren. So, ich konnte mich gerade direkt von der Arbeit reingeschneit, sorry. Also, es gibt ein Pressepad, dass es ein Anschreiben gibt, das kommt aus dem Team Presse zum Thema NGO-Kontakte, ein Anschreiben. Das wollte ich nochmal ins Team Paul Gelf geben. Das haben wir gestern so in der BUFO-Sitzung beschlossen, dass das Team Paul Gelf vielleicht auch nochmal drüber guckt und eventuell Verbesserungsvorschläge einbringt zu diesem Anschreiben. Ich werde den Link gleich mal ins Pad posten, sobald ich mit meinem Beitrag fertig bin. Dann ist eine Frage, ist Michael Ebner zufällig im Mumble? Offensichtlich nicht. Gut, dann schreibe ich ihn nochmal an direkt. Ansonsten haben wir noch eine, Pavel, ist der zufällig Mumble als Themenbeauftragter? Dann würde ich mit dem auch nochmal gerne kurz sprechen anschließend. Ansonsten, wie gesagt, der BUFO tut Dinge. Es ist gerade nicht leicht, weil alle wirklich mit Unterstützungsunterschriften sammeln beschäftigt sind. Und ansonsten haben wir Donnerstag unsere BUFO-Sitzung. Fragen jetzt jeder bitte mitbringen. Ich werde mal den Link zu dem Pressepad mit den NGO-Kontakten reinposten. Das war es erstmal vom BUFO-Bericht. Okay. Bremen, nichts Besonderes? Doch, Bremen, Sekunde, ich muss mal eben raussuchen. In der Zwischenzeit erzähle ich einfach mal, dass Hamburg heute ein Monatstreffen hat, der Piraten Hamburg, und das wird vermutlich länger dauern, weil in Hamburg ja ganz schön was los war, denke ich mal. Ach, war ganz gut, dass ich da war. Okay, Bremen trage ich auch gleich nach. Ich berichte kurz aus Bremen. Es wird eng mit den Unterstützungsunterschriften. So wie es aussieht, haben wir 390 zusammen. Wir brauchen noch 100 Unterschriften plus 20 als Puffer. Das heißt, wer auch immer in Bremen für die Landesliste mitsammeln kann, möge bitte für nach Bremen kommen und oder für Bremen sammeln und das so schnell wie möglich irgendwie nach Bremen schaffen, wie auch immer. Wir werden das am Donnerstag versuchen bestätigen zu lassen und Freitag reingeben. Unsere Deadline ist der 17.07. ganz offiziell. Das heißt, Freitag müssen wir nach Möglichkeit alles zusammen haben, wenn es geht. Okay. Ansonsten, was das andere Thema betraf, hatte ich letzten Dienstag berichtet, kann man im letzten Pad vom Team BGF nachlesen. Wunderbar. Fragen an Alex? Da war eine Frage im Chat, glaube ich, links. Das ist immer ganz besonders toll. Warum man da nicht ans Mikro kommt, weiß ich auch nicht. Also, Es kam die Frage nach der Ausschließlichkeit des P-Shop für Materialbestellungen auf. Ja, Alex, mal Frage an dich. Enafico hatte gesagt, die Plakatmotive kommen und die Wahlkampfflyer kommen. Und ich habe dann halt nachgefragt, ob den Landesverbänden die Motive bzw. die Vorlagen dann zur Verfügung gestellt werden oder ob es tatsächlich so ist, dass man das zwingend im P-Shop bestellen muss. So hundertprozentig wusste Jürgen das jetzt auch nicht, mal gucken, was jetzt so du sagst in deiner Eigenschaft als Mitglied des BUFO. Gut, ich sage, das ist eine sehr gute Frage. So explizit hatten wir das nicht besprochen. Es macht natürlich Sinn, die Sachen im P-Shop zu bestellen, weil über den P-Shop finanzieren wir unter anderem auch die Piratenpartei. Wenn wir Sachen haben wie Nordrhein-Westfalen, dass sich P-Shops Konkurrenz machen oder es eben ganz woanders bestellt wird, dann ist es zwar auch schön, nur das Geld fehlt uns letzten Endes als Piratenpartei. Ich würde dann bitten, diese Frage auch nochmal am Donnerstag in der BUFO-Sitzung zu stellen. Eine Ausschließlichkeit ist mir so nicht bekannt, dass es so sein soll. Das können wir als BUFO auch gar nicht vorschreiben. Ich würde einen Teufel tun. Aber es macht schon Sinn, dass wir, wenn wir Gelder raushauen, die erst wir an uns raushauen, an uns Piratenpartei, weil wir brauchen wirklich jeden Cent. Das Problem ist, dass viele Sachen beschlossen werden, etc., wo wir auch als BUFO unseren Kopf hinhalten müssen, die Gelder aber von anderen irgendwie zur Verfügung gestellt werden und noch Dritte darüber entscheiden und anscheinend niemand die Verantwortung übernehmen will. Und das ist ein Problem, weil wenn irgendwo über Gelder beschlossen wird, wo wir als BUFO nichts mitzureden haben, wir aber letzten Endes unseren Kopf hinhalten, dann haben wir ein Problem. Ja, das ist wohl richtig. Nein, prinzipiell gesehen geht es auch nicht darum, dass man jetzt unbedingt überall nur nicht im P-Shop bestellen möchte, sondern ich finde trotz allem, wenn jetzt die Landesverbände das bezahlen, dass denen das auch zur Verfügung gestellt gehört und dass man das dann eben tatsächlich für Emergency Cases, wenn man es wirklich ganz dringend braucht, dann auch da haben sollte. Das auf jeden Fall. Also was man finanziert, sollte man noch Zugriff darauf haben. Das Problem ist, dass die Informationen aus dem P-Shop momentan eher spärlich fließen. Das heißt, wir fragen auch als BUFO ständig Sachen an, die aber eher zögerlich geliefert werden. Halten wir auch für ein Problem. Und ich sag mal so, letzten Endes rennt uns die Zeit davon. Und wenn der P-Shop mit bestimmten Sachen einfach nicht in die Füße kommt, dann ist es mir persönlich scheißegal, wo wer irgendwas bestellt, Hauptsache es passiert. Da hast du auch wieder recht und ich habe eine Wortmeldung von Jürgen. Also um das nochmal ein bisschen klarer zu stellen. Wir haben uns da natürlich öfter darüber unterhalten, wie das werden soll, wie das gehen soll. Auch wir haben eigentlich schon vor Wochen gesagt, dass wir den BUFO bitten, mal ein Schreiben an alle Gliederungen zu senden, wo der BUFO dezidiert aufschreibt, was es für Sinn macht, beim P-Shop zu bestellen und warum wir das doch mal machen sollen. Und wir würden das dann auch, wir würden dann auch sagen, okay, das ist erstmal Priorität, bestellt beim P-Shop. Wenn es dann nicht geht, aufgrund von Rückmeldungen, aufgrund von zeitlicher Sachen, ist das was völlig anderes. Das Problem ist nur, es erfolgt nichts, weil wir können es einfach nicht begründen. Ich kann zurzeit nicht begründen, warum, weil selbst das mit der Finanzierung ist ja so gar nicht klar. Ja, da gibt es ja auch Aussagen nach rechts und nach links. Also wir sagen ja auch, bitte bestellt beim P-Shop, aber ihr müsst auch die Möglichkeit haben, woanders zu bestellen, wenn ihr es nicht wollt. Und das war eigentlich auch in der letzten Orga-Sitzung so das, was wir weitergegeben haben und wo es auch bis heute erstmal noch keine Dementi zu gab. Also gehe ich davon aus, dass die Daten, ob jetzt alle Daten öffentlich sind, weiß ich nicht, aber dass auf jeden Fall die Motive und sowas öffentlich gestellt werden. Ja, da habe ich eine Frage. An wen ist diese Aufforderung denn gegangen? Weil bei uns im BUFO ist nichts angekommen. Uns als BUFO hat diese Aufforderung niemand mitgeteilt. Wen hast du da angeschrieben oder angesprochen? Das ist mehrfach über die Liste gegangen, wo mittlerweile alle BUFOs und vorher 3 BUFO-Mitglieder mitgelesen haben. Und in der Orga-Sitzung war Paki mit drin, habe ich das gesagt. Ich glaube, es wurde auch schon mal an Lothar weitergegeben, dass es mal gesagt werden sollte und so. Also es sind mehrere Personen, wissen also, dass wir gesagt haben, es macht Sinn, sowas mal zu verteilen, damit auch die Landesverbände oder auch sogar die Kreisverbände wissen, wo sie dran sind. Okay. Okay, ich schaue nochmal eben, gebe eventuell gleich nochmal eine Rückmeldung dazu. Ja, ich würde es jetzt im Moment nicht vertiefen, Alex, einfach erkundigen und dann vielleicht am Donnerstag in der BUFO-Sitzung mal entsprechend ansprechen. Und damit, meine Damen und Herren, wären wir bei den Themenbeauftragten. Hier begrüße ich Gernot ganz herzlich, der zum Thema Sozialpolitik und BGE-Tournee Dinge zu erzählen hat. Gernot? Gernot? Okay. Ah, da ist was Rotes. Sag mal nochmal was. Man kann dich nicht hören. Man kann dich immer noch nicht hören. Okay. Aber jetzt. Ah, ja. Ja gut, da war halt der Stöpsel nicht eingestöpselt. Kann schon mal passieren. Erstmal schönen guten Abend zusammen. Entschuldigt auch, dass ich die letzten Male nicht dabei sein konnte. Da gab es mehrere Gründe dafür. Okay. Ich habe was reingepostet. Erstmal nochmal was zu der BGE-17-Tournee. Da habe ich euch jetzt nochmal die Referenten aufgelistet, die bis jetzt bei uns geredet haben und auch schon als Videodokumentation auf YouTube zu sehen sind. Ich werde auch morgen und übermorgen dann die Sache von Hannover fertig kriegen. Also ich bin da sehr fleißig im Augenblick, all diese Dokumentationen jetzt auf YouTube zu stellen. Am kommenden Samstag ist dann die nächste BGE-Veranstaltung in Hamburg-Altona und auch von den Piraten vor Ort organisiert. Und nochmal ganz kurz, ich denke, wir haben uns da bis jetzt sehr gut präsentieren können auf all diesen BGE-Veranstaltungen. Es waren bis jetzt immer sehr gute Beiträge und zumindest in diesem Kreis der BGE-Befürwortern kann ich mal so viel sagen, dass die Piratenpartei da wieder an Land gewonnen hat. So, dann möchte ich schon auf etwas hinweisen, was wir nächstes Jahr starten werden, das Projekt Gesellschaft 2.0. Es geht um Folgendes. Wir hatten nämlich festgestellt, bei all diesen Leuten, die da zusammengekommen sind, über das BGE gesprochen haben, dass wir nicht nur das BGE in Zukunft nach vorne bringen wollen, sondern überhaupt unsere Gesellschaft ganz neu aufsetzen wollen. Und da gibt es so viele Themen wie Energiepolitik, Agrarpolitik, Umweltpolitik, fahrscheinloser ÖPNV, mehr Demokratie und so weiter. Und wir werden das, was wir bis jetzt gemacht haben mit dieser BGE-17-Tournee, werden wir nächstes Jahr fortführen, aber wesentlich vergrößern, mit neuen Themen besetzen, damit wir auch uns weiterentwickeln und damit wir auch hoffen, dass noch mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da auch die Piratenpartei sich kräftig dran beteiligen würde, denn es sind eingeladen alle Parteien, NGOs, Initiativen und auch sogenannte Start-up-Unternehmen, die sich mit neuen Produkten hervortun. Und wie gesagt, wir sprechen da so ein bisschen schon drüber am Rande unserer Veranstaltung, wenn wir uns treffen. Und ich denke, das wird eine ganz tolle Sache für nächstes Jahr und die darauffolgenden Jahre. Ja, vielen Dank, Gernot. Habt ihr Fragen? Dann bedanke ich mich bei dir, Gernot, für deinen Bericht. Michael sammelt Unterstützungsunterschriften. Dafür ist heute Annette da und erzählt uns was zum Thema Landwirtschaft. Ja. Hallo zusammen. Ich hatte heute endlich wieder Rückmeldung gekriegt über die Ausstellung, die ich Bauern in einer unabhängigen Bauernstimme gelesen habe. Und jetzt habe ich noch eine Mail geschickt an ABL und BDM und Zusammenarbeit angefragt. Und dann bin ich hier in Norden unterwegs gewesen, habe mal gefragt, wo wir denn diese Ausstellung eventuell machen können. Im Rathaus geht's nicht, aber ich habe da noch ein paar Adressen bekommen und da werde ich jetzt weiter dranbleiben. Ja, und ansonsten waren wir Unterstützerunterschriften sammeln und wir hoffen, dass da noch mehr Leute auch noch in Bremen gleich losgehen. Also an der Uni haben wir gesammelt und auch im Bürgerpark, das ging auch in den Abendstunden noch ganz gut. Für alle, die berufstätig sind, die haben ja dann nur den Abend zur Verfügung, aber es wäre jetzt wirklich ärgerlich, wenn da die letzten 100 noch fehlen. Die kann man eigentlich in dieser Woche noch zusammenkriegen. Michael und ich haben an den zwei Tagen, also wir waren noch zu zweit unterwegs, mehrere Stunden auch, wir haben knapp 100 geschafft. Also der Rest sollte auch noch zu schaffen sein. Okay. Vielen Dank erstmal für deinen Bericht. Habt ihr Fragen an Annette? Ja, nicht direkt eine Frage an Annette, aber kurz. Annette, kannst du Michael Bescheid geben, dass er mir die Folien zuschickt von seinem Vortrag in Hannover? Dann kann ich das in seinem Vortrag mit einblenden. Das wäre sehr nett. Ab Donnerstag. Ich kann ihn wohl anrufen und ihm schon mal Bescheid sagen, aber du musst dich bis Freitag gedulden, weil er ist ja offline sozusagen. Ja, ja, ist kein Problem, aber nur, dass er Bescheid weiß. Ja, okay. Okay, dann mache ich jetzt mal Folgendes zum Thema Finanzen. Der Sebolino hat eingetragen, dass er im allgemeinen Uhu-Sammelwahn ist und keine darüber hinausgehende Aktivität läuft im Moment. So, und jetzt frage ich einfach mal von oben nach unten die Themenbeauftragungen ab. Das ist Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer- und Drogen- und Suchtpolitik. Ist jemand da und möchte was erzählen? Ja, die sind wahrscheinlich auch alle im Uhu-Sammelwahn. Gut, dann hätten wir jetzt den Tagesordnungspunkt 4, der da heißt Sonstiges. Hat jemand Sonstiges? Auch das? Ja, ja, erzähl. Vielleicht wieder für die Presse, ja, weil wir jetzt doch noch ein paar Sachen zu G20 wahrscheinlich bringen werden. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn sich die Presseteams der Länder mit der Bundespresse abstimmen würden. Also wir haben jetzt so einen Artikel in Berlin schon draußen, der so ein bisschen zu dem divergiert, was da demnächst wahrscheinlich auf der Bundesseite erscheint. Das kann ja prinzipiell auch sein, bloß dürfen die Differenzen halt nicht zu groß werden. Also es wäre ziemlich gut, wenn man sich untereinander da ein bisschen abstimmt, wenn die Landesseiten da was bringen wollen. Die Hamburger tun sowieso, weil sie direkt involviert sind. Aber ich weiß nicht, was bei den anderen Landesverbänden läuft. Ja, ich habe heute den Blogpost für uns rausgedonnert. Ja, den kenne ich zum Beispiel nicht. Also Bayern war das, ja? Piratenpartei-bayern.de. Na, mal gucken. Und ich habe auch schon ein schönes Stück Diskussion unten drunter, was mich übrigens sehr freut. Wer möchte, feel free. Ich garantiere nicht für schnelles Freischalten von Kommentaren, aber solange keine persönlichen Beleidigungen etc. pp. Drin sind, werden sie freigeschaltet. Also wenn man formuliert wie ein durchschnittlich wohlerzogener Mitteleuropäer, sollte das alles kein Problem sein. Ja, wie gesagt, das Anliegen ist, dass wir uns hier nicht, dass wir uns hier doch ein bisschen, ja, monolithisch darstellen. Ja, nicht jetzt gleich wieder mit einer Meinung. Ja, verschiedene Meinungen sind ja möglich, aber es kann eben nicht sein, im Extremfall, dass der eine schreibt, die Polizei ist schuld, der andere schreibt, nee, die Chaoten sind alleine schuld. Ja, also, das ist ja so im Prinzip, sind ja so im Prinzip die beiden Enden der Diskussion. Ja, also nochmal. Ja, allerdings, Ingolf, sehe ich da eigentlich auch kein Problem drin, denn es können durchaus die unterschiedlichen Verbände auch unterschiedliche Meinungen haben und vertreten, weil dafür sind es ja Landesverbände. Also so monolithisch denke ich nicht, dass es sein muss. Ja, monolithisch ist ein so hartes Wort. Also es können Differenzen auftreten, aber gerade bei so einem heißen Eisen, ja, das haut man uns um die Ohren. Ja, das erleben wir immer wieder, der Einfall des Wort, gerade auf der Bundesseite, das kracht dann sofort. Ne? Und wir möchten also nicht, dass jetzt in dem Zusammenhang Dinge dann nochmal hochpoppen, aber die und die haben doch das und das und das ganz anders gesagt. Also ganz anders, ja. Also dann spreche ich wirklich von ganz anders. Und deshalb, es geht ja nur um Abstimmung. Es geht ja gar nicht darum, dass man verschiedene Meinungen hier unterdrücken will. Ja, ist okay. Wenn ihr was aus Bayern braucht, tickert mich einfach an. Ich lese jetzt erstmal. Mach. Okay, sonstiges? Ja, von mir bitte. Sprich? Nochmal kurz Rückmeldung an Jürgen. Ich bin also die letzten 3 Monate, 4 Monate zurückgegangen. An dem BUFO ist keine Aufforderung gegangen, weder dass das Thema in den Arbeitssitzungen war, noch dass von Paki berichtet wurde, noch auf der Forschungsliste habe ich keine Mail gesehen, dass wir auch gefordert wurden, uns zum P-Shop nochmal konkret zu äußern, warum wir dort bestellen sollten. Wenn du eine E-Mail geschickt hast, Jürgen, bitte ich dich nochmal mir zu per DM zu schicken, meinetwegen, wann du diese E-Mail rausgeschickt hast, weil bei uns im BUFO ist dort nichts angekommen. Nein, das war keine E-Mail. Wir haben das in Protokollen immer wieder angesprochen. Im letzten Protokoll steht zum Beispiel, ein Moment. Welches Protokoll von welcher Sitzung? Wahlkampforga. In der Wahlkampforga. Und die sind auch an den BUFO gegangen, die Protokolle. Die sind überall hingegangen. Und es sind immer Leute vom BUFO da drin. Wir können nicht dann auch immer jeden extra anschreiben. Okay, dann werde ich es am Donnerstag ansprechen. Gut. Weiteres? Okay, dann wären wir bei den Informationen. Am 15.07. steht mal wieder die Marina Mambel an, um 20 Uhr im NRW Mambel. Und dann gibt es ein internationales Piratentreffen vom 29.07. bis zum 5.08. Ich nehme an, das ist ein polnischer Ort und ich kann ihn nicht aussprechen, also möge das vielleicht jemand anders tun. Dazu gibt es diverse Links noch im Pad, nämlich auf Facebook und auf Eventbrite, wo man dann wahrscheinlich Tickets kaufen kann, nehme ich an. Die Koordinatorenkonferenz findet am 14.07. Statt und es steht auch wieder ein Link im Pad an Zeile 226 mit der Website der Koordinatorenkonferenz. Wenn es was gibt, was ihr jetzt aus den Landesverbänden an Presse und Social Media geben wollt, dann seid so nett und schickt eine Mail an sg-presse@lists.piratenpartei.de und gebt bitte einen Ansprechpartner an. So, hat jetzt noch jemand Worte von bleibendem Wert für uns? Bastian steht am Saalmikro. Ich wollte dir nur helfen, der Ort heißt Piotrowice-Nieske. Herzlichen Dank. Lag ich mit Polen richtig? Du liegst mit Polen richtig, deswegen steht da Piotrowice-Nieske, Polen. Verflucht! Jetzt, wo du sagst. Ja, man sollte schon hingucken, wenn man Dinge liest. Alles klärchen. Sonstige Worte von bleibendem Wert? Ja, ich würde gerne, wenn ich darf. Ja, sicher. Dankeschön. Wenn mich nicht alles täuscht, werden irgendwann demnächst irgendwo wieder Landtagswahlen sein. Ich bin ein bisschen überrascht, wie massivst unterschiedlich die Begabung, / Begeisterung fürs Unterschriftensammeln ausgeprägt ist bei uns im Bund. Ich würde daher gerne vorschlagen, dass wer auch immer in der näheren oder mittleren Zukunft irgendwo UUs sammeln muss und das Gefühl hat, man könnte da Unterstützung brauchen, dass sie sich zum Beispiel an Baden-Württemberg wenden mögen. Wir haben mehrere Leute, die richtig gut sammeln können und ich bin sicher, vor allem wenn man das rechtzeitig genug macht, sind bei uns mehrere Leute gerne willig vorbeizukommen und dabei zu helfen, vor allem im Sinne von, wir zeigen euch mal, wie man mit Klemmbrettern effizient sammelt. Okay, vielen Dank für diesen Hinweis. Ja, Niedersachsen hat im Januar, Bayern hat im September 2018 und wer dazwischen sonst noch so hat, weiß ich nicht genau. Das werden wir dann aber auch entsprechend mal durchgucken. Bastian! Ja, also erstmal haben wir natürlich Niedersachsen am 14. Januar, 6. Mal Schleswig-Holstein, Kreistage und Gemeindevertretung, Stadtvertretung, also für uns kommunal sehr wichtig. Herbst hast du schon gesagt, Landtag, Bezirkstage und Hessen Landtag, ne? Gott, ja, stimmt. Da hast du auch wieder recht. Okay, vielen, vielen Dank. So. Ich habe da auch noch eine Anmerkung. Sprich? Und zwar, wenn wir jetzt aber nochmal richtig reinklotzen, ja, ich habe den Eindruck, einige sind doch schon zu sehr fokussiert auf die nächsten Wahlen, aber wir brauchen ja erstmal viele Landesverbände, die jetzt Bundestagswahlkampf machen können. Und deshalb würde ich jetzt alle Energie da reinsetzen, dass wir zum Beispiel Schleswig-Holstein noch rund über die Hürde bringen. Das ist mir also enorm wichtig, dass das jetzt wirklich ganz nach vorne geschoben wird und da, okay, Schleswig-Holstein ist eine Ecke weg, aber dass man das, dass es absolut geschafft werden muss. Es ist doch oberpeinlich, dass wirklich ein Bundesland, was vorher, wo Piraten im Landtag vertreten waren, dass sie jetzt eventuell nicht mal zur Bundestagswahl antreten können. Ich finde, das müsste unsere erste Priorität sein. Und dann können wir uns, vielleicht müssen wir dann ja danach überhaupt keine UUs mehr sammeln. Wäre ja auch mal eine Vision. Ja, Annette, ich glaube, das war eigentlich auch nur mal eben einen Hinweis für die Zeit nach dem UU-Sammelwahn, der jetzt momentan läuft. Ne? Okay, gut. Ja, Leute, dann sind wir jetzt soweit durch. Es ist 20 Uhr und 51 Minuten. Damit schließe ich die Sitzung des Team Polger für heute. Und bedanke mich bei allen anwesenden politischen Geschäftsführern und Themenbeauftragten und bei den Zuhörern und allen, die sonst so Input gegeben haben. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Schönen Abend.